Abschnitt 1 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Sonett 1. Ihr, die in manchem Lied mich höret klagen, die Seufzer hört, die einst mein Herz genähret, als ich den Kelch des Jugendwahns geleeret, wo noch in mir ein anderes Herz geschlagen, dem Unbestand der Reden und der Klagen, wie eitles Leid und Hoffen mich betöret, wird der, dem Amor seine Macht bewähret, Verzeihung, ja auch Mitleid nicht versagen. Der Wahn entfloh, wie ich des Volkes Schwarme für lange Zeit zur Fabel ward, so brenne ich jetzt vor Scham, wend ich den Blick zurücke. Mein Wahnsinn lohnt sich nun mit Scham und Harme und Reu, und dass ich deutlich nun erkenne, ein kurzer Traum sei, was die Welt entzücke. Ende von Abschnitt 1.